Heute möchte ich mit dir eine ganz wundervolle Tiefenmeditation oder Tiefenentspannungsmeditation teilen. Diese solltest du auf jeden Fall im Liegen durchführen und du solltest dir Zeit nehmen dafür. Also die geführte Meditation, die ich nachher mit dir gemeinsam durchführe, die wird nicht beendet in dem Moment, in dem ich aufhöre zu sprechen, sondern dann beginnt eigentlich die Reise. Dann bist du tiefenentspannt und dann bleibst du bitte in dieser tiefen Entspannung und dein Fokus wird einfach auf dein inneres Gelenk und gelenkt und du beobachtest, was wo in dir passiert. Es kann sein, dass du bestimmte Sensationen wahrnimmst, Kribbeln, Druck, Erleichterung. Es kann aber auch sein, dass Gefühle hochkommen, dass ja, einfach auch Tränen fließen. Lass das alles zu und werte es nicht, sondern beobachte es einfach wertfrei und bleibe in dieser, ja, in dieser tiefen Entspannung, solange es dir gut tut. Manchmal schläft man auch dabei ein, wundervoll. Also insofern mach diese Übung tatsächlich, wenn du Zeit nach hinten raus hast, wenn du keine Termine mehr hast, vielleicht sogar vor dem Schlafengehen. Und der Sinn dieser tiefen Entspannung ist erstens natürlich, deinen gesamten Körper mit Biophotonen anzureichern, aber auch ja, an Blockaden ranzukommen, die im Unterbewusstsein stecken und die du dadurch einfach ein Stückchen weiter nach oben holst. Und oftmals ist es gar nicht wichtig, genau zu wissen, welche Blockade war das jetzt, sondern einfach, ja, das Tun, das Lösen wird dir zeigen auf deiner körperlichen Ebene, was du gelöst hast. Also vertraue ganz auf den Prozess und gib dich dem hin. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude. Such dir ein Plätzchen, wo du wirklich bequem liegen kannst. Vielleicht deck dich auch schon zu, dass du nicht auskühlst während der Meditation und dann eben nicht ordentlich entspannen kannst. Bereite alles schön vor und dann starten wir mit der Atmung. Okay. Bist du bereit? Dann bitte ich dich, deine Augen zu schließen und ganz tief durch deine Nase einzuatmen und den Atemfluss bis in deinen Bauch hinein zu schicken. Und dann atmest du wieder ganz kräftig durch den Mund aus. Und beim Einatmen durch die Nase lässt du den Atem wieder in deinen Bauch hineinströmen. Achte vielleicht darauf, dass sich deine Bauchdecke hebt. Und beim Ausatmen durch den Mund und ruhig auch laut, lass alles los, was dich belastet. Und dann nimm wieder einen tiefen Atemzug durch deine Nase und lass es wieder in deinen Bauchraum ganz tief hineinfließen. Und beim Ausatmen durch den Mund lässt du alles los, was dich heute belastet. Und dann finde deinen eigenen Atemrhythmus und folge dabei mit deinem Bewusstsein dem Fluss deines Atems. Lasse ihn nach wie vor in den Bauchraum hineinströmen. Lege vielleicht sogar deine Hände auf den Unterbauch und folge dem Atem durch das Heben und Senken deiner Bauchdecke. Komm ganz in dir und deinem Inneren an. Finde deinen Rhythmus. Und dann bitte ich dich, meinem Wort zu folgen und ganz zu entspannen. Lenke deinen Fokus jetzt auf deinen rechten Fuß. Dein rechter Fuß entspannt sich und wird ganz, ganz schwer. Ganz schwer. Und wenn der rechte Fuß schwer geworden ist, dann lenke deinen Fokus auf deinen rechten Unterschenkel, das rechte Schienbein und die Wade, die sich jetzt entspannt und ganz schwer wird. Auch hier spüre, wie dieser Bereich entspannt und immer schwerer auf der Unterlage zu liegen kommt. Nun wende deinen Fokus in Richtung rechtes Knie, das sich entspannt und auch ganz schwer wird. Dein rechter Oberschenkel entspannt sich nun auch und wird ebenfalls schwerer und schwerer. Lass ihn ganz schwer werden. Nun wandert dein Fokus auf den linken Fuß, der sich entspannt und ganz schwer wird. Er wird genauso schwer wie der andere Fuß. Und wenn er ganz schwer geworden ist, dann wanderst du hinauf zum linken Unterschenkel, dem linken Schienbein, der linken Wade, die sich nun auch entspannt und ebenfalls ganz, ganz schwer wird. Dein Fokus wandert nach oben zum linken Knie, das sich nun auch entspannen möchte und ganz, ganz schwer wird. Und von dort wandert die Entspannung nach oben zum linken Oberschenkel, der ebenfalls schwerer und schwerer wird und sich komplett entspannt. Und vergiss zwischendurch nicht zu atmen in deinem Rhythmus. Fülle deinen Körper mit Sauerstoff und Biophotonen an. Und nimm die Schwere in deinem rechten und linken Bein wahr. Nun wanderst du mit deinem Fokus weiter hinauf zu deinem Becken, das sich ebenfalls entspannen möchte und ganz schwer und immer schwerer wird und ganz satt auf der Unterlage aufliegt. Dein Steißbein entspannt sich nun auch und wird ebenfalls schwer und drückt sich in den Boden. Lasse deinen Fokus nun in den Bauchraum wandern. Auch der entspannt und wird ebenfalls ganz schwer. Deine Lendenwirbel entspannen sich ebenfalls und auch sie werden schwerer und schwerer. Nun wanderst du hoch zu deinem Solarplexus, der ungefähr einen Finger breit unterhalb deines Nabels liegt. Und dieser Bereich möchte sich nun auch komplett entspannen. Und du lässt alles los, jede Blockade. Und dieser Bereich wird schwerer und schwerer. Und diese Schwere geht über in deinen Rücken, der sich ebenfalls entspannt und ganz schwer wird und satt auf der Unterlage zu liegen kommt. Lasse nun deinen Fokus zu deiner Brust wandern. Denn auch sie möchte entspannen und sich ganz schwer anfühlen. In der Schwere entspannt dieser Bereich. Lass alles los und sinke ein in deine Unterlage. Dabei entspannen sich nun auch deine Schultern und werden auch ganz schwer. Übergebe die Last deiner Unterlage, lasse alles los. Auch dein rechter Oberarm entspannt sich, wird schwer und sinkt auf die Unterlage. Ganz satt. Und so wie er möchte nun auch der Unterarm entspannen. Und auch er wird sich jetzt schwerer und schwerer anfühlen. Diese Schwere und Entspannung breitet sich aus in deine rechte Hand, die ebenfalls ganz satt auf der Unterlage zu liegen kommt. Dein linker Unterarm entspannt sich nun auch. Entschuldigung. Der linke Oberarm entspannt sich zuerst. Er will ganz schwer werden, bevor der Unterarm schwer wird. Lasse ihn als erstes ganz, ganz tief auf der Unterlage zu liegen kommen, alles abgeben, was sich darin gestaut und verspannt hat. Lasse es los. Und dann darf auch dein Unterarm sich jetzt entspannen. Und auch er wird schwerer und schwerer, bis sich von hier aus die Schwere ausbreitet bis in die linke Hand und die Finger. Alles entspannt sich. Lass alles los. Genieße diese Schwere und Entspannung. Gib dich deiner Unterlage hin. Nun lenke deinen Fokus auf deinen Halswirbel. Beziehungsweise alle Halswirbel, die sich nun auch entspannen und schwerer werden. Aber nicht nur die Halswirbel, auch dein gesamter Hals entspannt sich nun und wird ganz schwer. Danach lenke den Fokus auf dein Kinn, denn auch das möchte nun komplett entspannen, alles loslassen und schwer werden. Lasse alles los. Und wenn sich dein Mund nun öffnen möchte, dann gib dem nach. Entspanne dich. Denn auch dein Mund möchte sich komplett entspannen, komplett loslassen und ganz schwer werden. Aber auch die Nase, auch sie möchte entspannen, alles loslassen und dabei ganz schwer werden. Und diese Schwere leitet sich weiter zu deinen Augen, die auch entspannen, loslassen und schwer werden. Lasse diese tiefe Entspannung nun auch auf deine Wangen übergehen. Lass sie los, lass sie hängen, lass sie schwer werden und dabei entspannen. Und nun möchte auch die Stirn entspannen. Lass dieses wunderbare Gefühl der Entspannung weiter gleiten zu deiner Stirn, die ganz, ganz schwer wird, alles loslässt und dabei entspannt. Als letztes wird nun dein Kopf ganz schwer und er entspannt sich und sinkt ganz tief auf der Unterlage ein. Genieße nun diese tiefe, tiefe Entspannung. Lasse los. Alle Verkrampfungen, lass sie los. Öffne dich. Entspanne und gib dich deiner Unterlage hin. Du bist getragen. Lass alles los und lasse die Prozesse geschehen, die geschehen möchten. Bleib im Fluss. Lass es laufen, lass es ziehen, lass es gehen. Lasse los. Und schaffe Raum für alles, was kommen möchte. Schaffe auch Raum dafür, dass das, was lange im Unbewussten war, nun in das Bewusstsein kommen möchte und gesehen wird. Lasse es los, dass es kommen kann. Alles ist gut, denn du bist getragen. Fühle dich gehalten von deiner Unterlage. Alles ist gut. Sei im Fluss. Und nun überlasse ich dich deinen Wahrnehmungen. Gebe dich hin dem, was ich jetzt dir zeigen möchte. Nimm es an. Nimm es an, ohne zu bewerten. Im Annehmen darfst du es auch lösen. Ganz einfach. Ganz einfach und im Fluss des Seins. Und nun überlasse ich dich dir und deinem Prozess. Genieße es. Und immer dann, wenn du das Gefühl hast, dass du das wahrgenommen hast, was heute dran ist, dann darfst du es in deinem Tempo beenden, indem du innerlich bis drei zählst und bei drei deine Augen öffnest und ganz klar im Hier und Jetzt wieder ankommst.